Wir sind beim 5. Artikel des Glaubensbekenntnisses angekommen. Frage 115 beim Heiligen bis zum 10. Was lehrt uns der 5. Artikel, abgestiegen zu der Hölle am 3. Tage, wieder auferstanden von den Toten? Der 5. Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass die Seele Jesu Christi, nachdem sie sich vom Leib getrennt hatte, in die Vorhölle der heiligen Väter hinabstieg und dass sie sich am 3. Tage wieder mit dem Leib vereinigte, um sich nie mehr von ihm zu trennen. Der Abstieg zur Hölle, in die Vorhölle der Patriarchen und die Auferstehung von den Toten. Beides Glaubenswahrheiten, die sehr oft geleugnet werden heutzutage, beziehungsweise nicht mehr verstanden werden.